Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 5. bis 18. August 2016. Ticketnummer 215418, Budget 3. Oktober, das ist ein VKV-Antrag aus Recklinghausen. Antragsteller ist der Uwe. Es geht um ein Budget von 500 Euro für die Teilnahme am Stadtparkfest Mahl am 3. Oktober. Dieser Antrag wurde genehmigt. Ticketnummer 215800, Budgetposten für die Aufstellungsversammlung in Gelsenkirchen. Dieser Antrag ist vom Dennis. Der Landesverband möge folgende Budgetpunkte für die Aufstellungsversammlung in Gelsenkirchen beschließen. Der Antrag ist modular aufgebaut. Modul 1, 60 Euro Kosten für die Halle. Dieses Modul wurde positiv beschieden. Modul 2, Technik 400 Euro geschätzt, wie zum Beispiel für Beamer, Leinwand und so weiter. Auch dieses Modul wurde positiv abgestimmt. Modul 3, Internet geschätzt 1000 Euro. Weil wir in der Halle keinen Internetanschluss haben, müssen wir zaubern. Ich, Dennis, evaluiere unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Internet in die Halle bekommen. Dabei hätte ich gerne 1000 Euro als Spielraum Planungssicherheit. Auch dieses Modul wurde positiv abgestimmt. Modul Nummer 4, Halle in Halle, 1300 Euro. Was als Halle in Halle bezeichnet wird, soll ein Raumteiler für die Halle sein. So können wir den Geräuschpegel drastisch senken und die Produktivität im Plenum verbessern. Dabei geht es nicht um Kosmetik. Die AG Events würde gerne noch ein neues Angebot einholen. Auch dieses Modul wurde positiv abgestimmt. Modul 5, unvorhergesehenes Barkasse, 500 Euro, verantwortlich Vaku. Wie auch in der Vergangenheit wieder hier eine Barkasse, diese dient dazu, Besorgungen vor Ort oder kurzfristige Besorgungen tätigen zu können. Gleichzeitig muss eine Verantwortlichkeit geregelt sein. Auch dieses Modul wurde positiv abgestimmt. Mit Ticketnummer 215193 und 218302 wurden zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Ticketnummer 207504, Adobe Creative Cloud Lizenzen. Hier lag uns ein Angebot zur Verlängerung der bestehenden Lizenzen über 1998,91 vor. Dem Vorstand liegt mittlerweile ein neues Angebot über 1199,76 Euro vor. Und über diesen Antrag, den der Paki gestellt hat, wurde positiv abgestimmt.